Lektion 5. Text 1. Zeit für unser Ratespiel. Das geht in die Beine, meine Damen und Herren. Ich finde es besser als alles, was zurzeit in den Top 20 ist. So, es ist 9:30 Uhr, Zeit für unser Ratespiel. Sie können uns anrufen unter der Nummer Frankfurt 305-4632. Heute geht es um Berufe. Ich habe hier Herrn Steiger am Telefon, Herrn Karl Steiger aus Frankfurt. Guten Abend, Herr Steiger. Guten Abend. Herr Steiger, wir unterhalten uns ein bisschen über Ihre Arbeit und Ihre Freizeit, darüber, wie Sie Ihren Tag verbringen und über Ihre Hobbys. Und Sie alle zu Hause, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können uns anrufen, wenn Sie den Beruf von Herrn Steiger wissen oder zu wissen glauben, denn wir machen es Ihnen nicht einfach. Also 069 für Frankfurt und dann 305 46 32. Das ist unsere Nummer. Jetzt zu Ihnen, Herr Steiger. Was machen Sie gerade? Sind Sie zu Hause oder arbeiten Sie? Ich bin auf der Arbeit, seit einer halben Stunde. Im Moment sitze ich noch im Büro und sehe fern, aber gleich muss ich raus. So, dann fangen Sie also jetzt erst an zu arbeiten? Ja, immer um 9 Uhr und dann bis 6, dann bin ich fertig. Und dann geht's gleich ins Bett? Nein, ich komme immer um 6:30 heim und dann frühstücke ich erst mal. Frühstücken, naja, halt ein Bier und Brot mit Wurst und Käse, manchmal auch Spiegeleier. Wir frühstücken immer zusammen, meine Frau und ich, aber die muss ja dann gleich zur Arbeit. Und dann lese ich die Zeitung so bis 8. Dann gehe ich schlafen. Den ganzen Tag? Nee, so um 2 stehe ich auf. Ich will ja noch was vom Tag haben. Dann kommt erstmal das Mittagessen. Also natürlich kein Mittagessen, sondern halt Kaffee und Marmeladenbrötchen. Manchmal auch Kuchen, was halt da ist. Und dann habe ich frei, so um 3:30 gehe ich weg. Und was machen Sie dann? Treffen Sie sich mit Freunden? Gehen Sie spazieren? Sehen Sie fern? Haben Sie irgendwelche Hobbys? Mit den Freunden, das ist schwierig. Die arbeiten ja dann noch. Das geht nur, wenn ich meine freien Tage habe. Und spazieren gehen, das nun wirklich nicht. Das mache ich ja schon die ganze Nacht auf der Arbeit. Fernsehen auch nicht. Nachmittag gibt's ja nur das Kinderprogramm. Nee, ich gehe halt in die Stadt einkaufen oder so. Oder ins Schwimmbad, wenn's schön ist. Oder Tischtennis spielen, da bin ich gut. Da gehe ich oft ins Sportzentrum. Viel Zeit habe ich ja nicht. Um 7 muss ich wieder zu Hause sein, dann gibt's Abendessen. Halt ein richtiges Essen. Kotelett, Steak, Roulade oder so mit Kartoffeln und Gemüse. Meine Frau kocht sehr gut. Aber zu trinken gibt's nur Mineralwasser. Ich muss ja später wieder zur Arbeit. Beim Essen haben wir dann auch mal Zeit, meine Frau und ich, und können zusammen sprechen. Meine Frau ist ja sonst nie da, die arbeitet ja den ganzen Tag. So um 8:30 muss ich dann weggehen zur Arbeit. Die fängt um 9 Uhr an. Ja, danke, Herr Steiger. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie eine Idee? Was ist Herr Steiger von Beruf? Hier noch einmal unsere Nummer. 069 für Frankfurt, dann 305-4632. Wir warten auf Ihre Anrufe. Und jetzt erstmal ein paar Takte Musik.